Ich erinnerte mich gut. Der alte Spear kam mit einem Auge weniger von Okinawa zurück und blies sich in seinem Wohnzimmer mit einer Schrotflinte den Kopf weg. Das war das große Stadtgespräch gewesen. »In dem Haus sollte es spuken«, sagte ich. »Wir waren damals, was, 13? »Irgendwie so. Wir haben ein paar Kleinigkeiten aus dem Haus mitgenommen, um unseren Freunden zu beweisen, dass wir drin waren.« »Ich habe ein Bild mitgenommen. Eine kleine Landschaft, die da an der Wand hing. Und du?« »Ein beschissenes Sofakissen«, sagte er lachend. »Ganz schön dämlich. Das Spearhaus ist mir nur eingefallen, weil ich mich damals gefühlt habe, wie ich mich jetzt fühle. Kein Wild, keine Vögel, keine Eichhörnchen. Vielleicht hat es in dem Haus nicht gespukt, aber im Wald hier...« Er zuckte mit den Schultern und trank einen Schluck Bier. »Wir können noch heute fahren. Die Scheinwerfer sind vermutlich in Ordnung.« »Lass nur. Morgen. Wir packen heute Abend, gehen früh ins Bett und brechen bei Tagesanbruch auf. Wenn du einverstanden bist.« »Ja, das passt mir gut.« Unser Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn wir Nellie Bellys Scheinwerfern getraut hätten. Manchmal glaube ich, dass wir das auch getan haben. Manchmal glaube ich, dass es einen Schattenleert und einen Schattenbutsch gibt, die ein Schattenleben führen. Schattenbutsch ist nie nach Seattle gegangen, Schattenleert hat nie einen Roman geschrieben, von einem Dutzend ganz zu schweigen. Diese Schattengestalten waren anständige Männer, die in Harlow ein unauffälliges Leben führten. Sie kümmerten sich um die Mülldeponie, sie besaßen ein Transportunternehmen, sie führten die Geschäfte der Stadt, wie sie geführt werden sollten, immer so, dass die Bilanz bei der Bürgerversammlung im März ausgeglichen war und weniger Gemecker von den Reaktionären kam, die am liebsten das Armenhaus wieder eingeführt hätten. Schattenbutsch hat irgendein Mädchen geheiratet, das er in einem Musikschuppen in Lewiston kennengelernt hat, und die beiden haben einen Wurf Schattenkinder. Wie gut, dass nichts von alledem passiert ist, sage ich mir heute. Butsch war derselben Meinung, das weiß ich, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, wenn wir telefoniert oder später auf Skype oder FaceTime miteinander gesprochen haben. Alles hat sich zum Guten gewendet. Das ist unbestreitbar. Wir wurden berühmt. Wir wurden reich. Unsere Träume wurden wahr. Gegen das alles gab es nichts einzuwenden. Und wenn ich jemals Zweifel an meinem Lebensstil hatte, hat die nicht jeder. Oder? An jenem Abend kippte Butsch eine Menge Reste in einen Topf und bezeichnete das Ergebnis als Eintopf. Wir aßen ihn mit dem Brot und spülten ihn mit Brunnenwasser hinunter, das noch das Beste an dem Abendessen war. »Dich lass ich nie wieder kochen«, erklärte ich Butsch, als wir das wenige Geschirr abspülten. Oh, »Nach dem Fraß werde ich selbst darauf bestehen«, sagte er. Wir packten unsere Sachen und stellten sie schon einmal an die Tür. Butsch verpasste der Erste-Hilfe-Kiste einen kleinen Tritt mit dem Innenrist. »Wieso schleppen wir das Ungetüm eigentlich immer mit?« »Sheila besteht halt darauf. Sie ist davon überzeugt, dass einer von uns sich in einer Sinkhöhle das Bein brechen oder einen Schuss abbekommen wird, vermutlich von einem Flachländer mit einem Gewehr mit Zielfernrohr.« »Blödsinn, die ist doch nur abergläubisch. Sie stellt sich vor, dass wir die Kiste genau das eine Mal brauchen, wenn wir sie nicht mitnehmen. Willst du dich nochmal umsehen?« Ich musste nicht fragen, was er meinte. »Warum nicht?« Wir gingen zur Lichtung hinüber, um den Himmel zu inspizieren.